auf zahlreichen Pfaden Richtung Anerkennung paradieren, die Zeit versetzen. Ziehen ihr Karren durch die Scheiße mit vereinten Kräften. Ich denke, alle guten Geister Schwäche. Brain Drain, Zug zum Haifischbecken. Kann ich nix mit anfangen, so ne Schwindelbuden-Scheingeschäftchen. Wer bietet mir nicht mal mehr die minimale Reibungsfläche? Reicht nicht mal für mit dem halben Arsch bisschen auf Teil beschäftigt sein. Die neue Masche, dein Gewinn zu waschen, klingt doch stark nach Hänschen klein. Noch so ein sinnloser Alleingang hat doch mindestens gezeigt, wie provinziell die weite Welt so sein kann. Sie kam hierher von tosendem Geschwätz zu einem Knotenpunkt im Netz und dann doch wegsortiert als Beifang. Macht es Dieben vielleicht einfach, man versucht nichts zu verpassen und sie ziehen einem die Zeit ab. Die Zeit. Spiegelfechten vor der Leinwand. Livestream der Verzweifelten, das Leid fühlt sich geteilt an. Schau, ich zeig dir, wie man gutes Geld in einer verhurten Welt macht. Schwarze Zahlen auf verlorenen Posten schreibt. Auch ohne festes Einkommen locker bleibt. Und flüssig zwischen Nockenschaum und Trockeneis. Komm vorbei und ich zeig dir, wie man gutes Geld in einer verhurten Welt macht. Schwarze Zahlen auf verlorenen Posten schreibt. Zum bloßen Selbsterhalt die Skepsis bis zur Sepsis treibt. Und trotzdem nicht den Kopf verliert bei all der Kopfarbeit. Kommt vorbei. Jetzt haben wir es geschafft. Auf zahlreichen Faden des sich selbst vergessens. Musst du dir selbst zu helfen wissen. Nichts und niemand trauen, sonst wirst du safe beschissen. Märchenhändler, Helfershelfer, Mittelsmänner schnell vergessen. Ganz am Ende auch die Mittel selbst vergessen. Auch Gefühle sind nicht fälschungssicher. Leg Welten zwischen sie und dich und pflügt den Boden mit gesenkten Blicken. Gar nicht erst groß Hände schütteln. Gibt es für eine Trennung Gründe, kommt sie schon zu spät. Unabhängigkeit ist Zehnkampf. Ein König, wer Karriere macht im Krebsgang. Ohne Kurzbesuche in Canossa. Dein Idol hat jetzt sein Label. Heißt, es macht den Schwachsinn, den es macht, jetzt zusätzlich auf Lehramt. Ist ja klasse. Well, this is so kind of like taking a pill. It's a little more dreamy, a little more, more of a, yeah, kind of an opiate. Kind of a dreamy. Jetzt haben wir es geschafft.